Der verschwundene Planet. Es war ein Planet, sein Name war Yumiki 779. Auf dem Planet lebten Menschen, Roboter, Hexen und Aliens. Der Planet war ganz bunt, weil so viele unterschiedliche Wesen darauf lebten. Die Hexen schwirrten im Himmel, die Menschen lebten auf der Erde, die Roboter wohnten unter Wasser und die Aliens überall. Und der Planet Yumiki 779 war auch bunt, weil er dolle schmutzig war. Die Menschen machten nämlich viel Müll und warfen ihn einfach weg. Ja, schmeiß doch einfach die Plastikflasche weg, ist doch nicht so schlimm. Eines Tages verschwand der Planet einfach so. Er schüttelte die Menschen, Roboter, Hexen und Aliens einfach ab und war weg. Alle Lebewesen hatten auf einmal keinen Planeten und kein Zuhause mehr. Sie schwebten ohne Boden unter den Füßen im Weltraum herum. Oh nein, was ist passiert? Wir haben keinen Planeten mehr. Alle hatten eine andere Vermutung, wohin der Planet verschwunden war. Die Hexe Lisa sagte: Ich vermute, der Planet ist in ein schwarzes Loch verschwunden. Schwarze Löcher tauchen nämlich einfach auf und haben magische Anziehungskraft. Und alles, was zu nah an sie rankommt, zieht das schwarze Loch in sich hinein. Irgendwann spuckt es dann wieder aus. Der Professor Wunibald Schlauer, der Vierte, sprach: Es gibt Wesen, die eine gewaltige Kampfstation bauen können. Und die sind in der Lage, einen ganzen Planeten zu zerstören. Das könnte unserem Planeten 779 auch passiert sein. Wenn das der Fall ist, sieht es sehr schlecht für uns aus. Das Robotermädchen Ikimu überlegt laut: Vielleicht gibt es Wesen, die eine Verkleinerungsmaschine gebaut haben und die Planet geklaut haben und darauf jetzt wohnen. Keine Ahnung, wo der sein könnte. Die Wesen redeten lange darüber, was wohl mit ihrem Planeten passiert ist, und fanden keine Lösung. Sie wurden immer trauriger und hoffnungsloser. Doch auf einmal war der Planet Yumiki 779 wieder da. Er hatte sich unwohl gefühlt, weil so viel Müll auf ihm herumlag, und hatte Urlaub außerhalb des Sonnensystems gemacht. Alle Bewohner von Yumiki 779 freuten sich. Und auch der Planet freute sich, wieder bei den Lebewesen zu sein. Unter den Wesen wurde geredet: Puh, ich bin froh, dass der Planet wieder da ist. Ich wusste ja nicht, dass den Planeten da so stört. Wie könnte man es machen, dass wir ordentlicher werden? Lass uns doch eine Schule bauen, in der Wesen, die die Welt schlechter gemacht haben, wieder lernen, wie man die Welt wieder gut machen kann. Das ist eine tolle Idee. Lass uns sie gemeinsam bauen. Alle Bewohnerinnen bauten eine große Schule und nach lernten dort die Wesen, wie sie gut mit ihrer Umwelt umgehen.